Deutschlands Live-Talk-Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und freue mich, dass ihr da seid. Wir beginnen heute am Montag wie immer am Anfang der Woche mit einer offenen Themensendung. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Es geht los mit Anja und Anja ist 41 Jahre alt. Hallo Anja. Ja, hallo, schönen guten Morgen, lieber Jürgen. Schönen guten Morgen, Anja. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich muss dich leider jetzt schon mit dem ersten Anruf leider schon mal etwas schocken. Das ist kein sehr schönes Thema. Das Problem bei mir ist, ich hatte nämlich in der Vergangenheit mehrere Schwangerschaftsabbrüche. Wie viel? Und da ich weiß, du bist also nicht sehr gut darauf zu sprechen. Also, nein, erzähl mal ganz, ganz unbefangen. Wie viel? Und es waren 5 Stück. 5 Abbrüche? Leider, ja. Ja. Ich bin jetzt 41 Jahre alt. Und ich muss dazu sagen, ich hatte das erste und das zweite Mal bei den Abbrüchen, das waren eigentlich mehr so Unfälle gewesen in Beziehungen. Wie alt warst du denn, als du die Abbrüche hast machen lassen? Also da war ich 29. Mhm. Ja, das waren also 2, die kurz hintereinander waren, meine ja. Also Partner, ja. 2 im Alter von 29 ungefähr, genau, ja. Und die anderen dann? Da war mal längere Zeit Pause, fast 10 Jahre. Mhm. Und der letzte ist jetzt etwa 2 Jahre her. Ah ja, ja. Und die Gründe, also 2-mal waren es Unfälle gewesen. Das erste Mal, ich hatte einen festen Partner gehabt, mit dem ich längere Zeit zusammengelebt habe, mhm. der aber leider verstorben ist, da auch schon ein bisschen älter war und allerdings herzkrank. Mhm. Und das war eigentlich so für uns beide kein größeres Problem gewesen. Das haben wir beide sehr gut weggesteckt, mhm. und ich habe mir dann noch die Zukunft vorgestellt, dass wir irgendwann mal ein Kind haben könnten. Leider. Aber warum hast du damals mit diesem Partner abgetrieben? Also ich komme ja leider aus einer Familie, da ist das nicht so üblich. Meine Mutter wollte nicht, dass ich Kinder bekomme. Also Enkel waren auch schon tabu. Und wir waren also nicht darauf vorbereitet. Das ist aber auch ungewöhnlich, ne? Dass die Mutter sagt, ich will nicht, dass du ein Kind bekommst, ich will keine Enkel haben. Das war leider so, ja. Habe ich noch nie gehört. Ne, das ist vielleicht jetzt das erste Mal, dass du sowas hörst. Aber das lag auch wahrscheinlich schon an der Erziehung so ein bisschen so. Immer so alles dagegen. Hm. Und 5 Abtreibungen. Lass uns mal so, also vielleicht bei allen 5 Fällen mal so mit einem Satz oder einem Schlagwort die Gründe nennen. Die Gründe, gut. Ja. Also das erste Mal halt, du wolltest schon erwähnt. Genau. Genau, ja. Mhm. Leider, obwohl es mir auch ein bisschen schwer gefallen ist, aber es war nicht ganz, ganz ehrlich sagen, nicht ganz so tragisch für mich dann. Okay, gehen wir mal durch. Und das zweite dann? Das zweite Mal hatte ich nach dem Tod von meinem Lebensgefährten einige Monate später einen Partner kennengelernt, mit dem ich eigentlich keine richtige Beziehung hatte. Es war alles noch zu früh gewesen. Hm, da war der Grund, das war zu früh. Das war zu früh. Man, okay, das ist das zweite Mal. Überrötung nach. Okay, wir gehen mal nur mal so, damit ich so einen groben Überblick habe. Ja, okay. Und das dritte Mal, der Grund? Das dritte Mal, ich hatte auch jemanden kennengelernt und das ging auch viel zu schnell, ehrlich gesagt. Allerdings, ich war ja jetzt schon ein bisschen darauf vorbereitet, was passieren kann. Und ich hatte während der Schwangerschaft ganz starke gesundheitliche Probleme. Ja. Sehr, sehr starke. Also Kreislaufkollaps hatte ich schon unter ständiger Übelkeit Tag und Nacht. Also der Grund in diesem dritten Fall war? Halt gesundheitliche Probleme und die Beziehung war nicht so stabil. Aber okay. Jetzt vierter Fall. Halt, ne? Vierter Fall? Das vierte Mal, da hat es mir schon leid getan. Da habe ich gedacht, Mensch, was stellst du dich so an? Du probierst halt. Leider gleich wieder, kurz nach dem Schwangerschaftsabbruch, bin ich wieder schwanger geworden. Okay, welcher Grund war da für die Abtreibung für dich relevant? Beim vierten Mal. Das war der gleiche Grund wie beim dritten. Mir ging es sehr schlecht. Ich war in der Zeit nicht krankenversichert, konnte nicht ins Krankenhaus gehen. Ja. Hatte ich nämlich schon mit. Okay, und beim fünften Mal? Das fünfte Mal, ja, da ist, das war jetzt schon, ich hatte mich sehr zurückgezogen und das war so eher wie so ein Missbrauch dann schon, ne? Und war so ein, also, kann man das sagen, da hatte ich jemand. Also fast so, also, und ich habe mir nichts bei gedacht, die Zeit war auch falsch. Leider also, aber es war keine Vergewaltigung. Es war schon unter, wie soll man das sagen? Vergewaltigung. Also es war nicht ganz freiwillig. Stimmt. Die letzte Abtreibung, in welchem Alter war das? Da war ich so 39 gewesen. So, Anja, jetzt frage ich dich. Du hast jetzt mehrere Gründe aufgezählt. Einige Gründe waren darunter, dass die Beziehung nicht gut genug war oder du noch nicht reif genug warst oder so etwas. Um Himmels Gottes Willen. Warum hast du nicht richtig verhütet? Oder hast nicht darauf geachtet, dass die Kerle richtig verhüten? Ja, das ist wahr, das stimmt eigentlich, weil es ist ja so eine Sache, wenn man jetzt die Pille bekommt, die bekommt man nicht in der Apotheke. Man muss ja zum Arzt gehen, die sich verschreiben lassen, aber bekommen erst mal da einen Termin. Naja, so. Nur gut. Also komm, erzähl mir nichts. Entschuldigung. Jedes Mädel kriegt einen Termin beim Frauenarzt. Das ist vielleicht mal für einmal eine Ausrede, aber nicht für fünfmal. Warum hast du nicht ordentlich verhütet? Das ist jetzt erstmal meine wichtigste Frage. Das ist leider so, ne? Ist es Schluderei gewesen? Muss man so. Bitte? Ich hab dich jetzt nicht. Ist es Schluderei gewesen? Ist es Nachlässigkeit gewesen? Nachlässigkeit und halt mit dem Berechnen des Zeitpunkts auch. Und bei mir war das total unterschiedlich. Ja, aber mit dem Berechnen des Zeitpunkts wissen wir ja nur alle, dass das nun nicht die sicherste Methode ist. Und wenn es einmal passiert ist und zweimal passiert ist, dann hätte es doch nicht noch dreimal passieren dürfen. Ja, und dummerweise, ich wollte ja dann auch gern ein Kind haben, nur nach diesen gesundheitlichen Problemen, dann, wo ich noch gedacht habe, beim nächsten, es wird dann besser. Leichtsinnig, ja, jetzt soll die Schwangerschaft wieder beendet werden, was man natürlich eigentlich gar nicht machen kann. Das verstehe ich nicht. Also es geht jetzt um eine sechste Schwangerschaft, oder? Von was redest du jetzt? Ja, wenn es mir jetzt gesundheitlich besser gegangen wäre, also wenn es besser gelaufen wäre, ohne diese Probleme da, ne? Dann habe ich dir erzählt, Übelkeit, Brechreiz, Kreislaufkollaps und der ich konnte überhaupt nicht Anja, raus. Jetzt erzähl mir mal bitte, wie du innerlich damit umgehst, dass du fünfmal abgetrieben hast. Es ist ja das Problem, es weiß ja keiner. Es weiß nur mein Frauenarzt und mein jetziger Freund über diese Sachen. Und man spricht ja auch nicht drüber. Es steht ja auch nirgendwo einem auf der Stirn geschrieben, jetzt ich habe fünfmal abgetrieben. Mhm. Ne? Es ist halt so immer, ich denke halt immer drüber nach. Das Problem, der Gedanke ist immer da. Ne? Ja. Das heißt, das tut dir leid? Es ist ein furchtbares Gefühl. Ja. Ich wollte, es wäre alles gar nicht so weit gekommen. Ich weiß auch nicht. Also, ist es denn heute so, du bist jetzt 41 Jahre alt, dass du, so habe ich es gerade angedeutet, das, was du gesagt hast oder versucht hast zu erzählen, dass du eigentlich ein Kind gerne hättest heute? Ja, das wäre vielleicht schön, aber ich schaffe es halt gesundheitlich nicht. Es geht nicht, weil ich weiß nicht, wie ich das durchstehen soll. Ich werde dann 9 Monate, solange die Schwangerschaft dauert, im Krankenhaus liegen, permanent liegen. Ich werde. Ist das, dass das jetzt so schwierig, dass das jetzt so schwierig ist oder in der letzten Zeit so schwierig gewesen wäre, hat das damit zu tun, dass du so oft abgetrieben hast? Ist das eine Folgeerscheinung von den vielen Abtreibungen? Was dann jetzt? Dass du nur schwerlich schwanger werden könntest und dass das sehr kompliziert wäre, die Schwangerschaft? Nein, ich habe mir jetzt überhaupt keine, jetzt ist das jetzt mal außer Frage gestellt. Das ist früher immer so leicht passiert. Okay, also dieses Thema ist jetzt für dich vom Tisch, nochmal schwanger zu werden? Das denke ich mal, weil das bringt mir ja nichts. Und ich meine, die Hörer erfreuen, wenn die das jetzt hören und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal bei dir gehört, wo sich jetzt junge Frauen Vorwürfe machen. Soll ich jetzt einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen oder nicht? Ich will dir mal sagen, entschuldige, das habe ich. Ich habe dich unterbrochen. Wenn die Meinung schon haben und es klappt finanziell nicht, bei mir war das ja auch so, eine Kinderausstattung wird angeboten, aber sonst kriegt man keine Also jedenfalls, ich habe jetzt keine finanziellen Hilfen, auch von diesen ganzen Beratungen, wo ich war. Ja. Ne? Also ich glaube, dass schon sehr viele, viele Hilfen angeboten werden zurzeit. Ja, aber welche? Ich habe davon nie erfahren. Ja, dann hast du dich vielleicht auch nicht ausgiebig beraten lassen. Ja, ich war doch bei diesen Beratungsstellen. Nein, nein, also es muss kein Kind verhungern und es muss auch kein ganz großer Mangel herrschen. Also das Finanzielle ist, aber darüber müssen wir jetzt gar nicht hier diskutieren. Ja, gut, du hast recht. Fakt ist, dass du und dass es für dich schwer ist, dass du das so für dein Leben zu verantworten hast. Ja, ich hatte natürlich auch schon Selbstmordgedanken, ne, weil ich habe ja nicht nur einen Grund, ich habe 5 Gründe. Sonst habe ich eigentlich keine Probleme, außer dass ich halt mal längere Zeit Hartz-IV-Empfängerin war und leider durch die Schwangerschaften, weil ich halt nicht mehr arbeiten gehen konnte, hatte ich auch 2 Arbeitsstellen verloren. Mir ist einfach gekündigt worden, was ja eigentlich nicht sein darf. Ne? Wie ist denn im Moment so dein aktueller seelischer Zustand? Also schwerste Depressionen. Schwerste Depressionen. Obwohl ich bin in Behandlung, es geht im Moment eigentlich wieder. Aber wenn die Gedanken jetzt wiederkommen, was hast du da gemacht? Du kannst es ja nicht mehr ändern. Das hast du jetzt alles sofort. Glaubst du, dass diese schweren Depressionen durchaus damit zusammenhängen, dass du 5-mal abgetrieben hast? Ja, aber sicher, doch. Ja. Du bist im Moment in einer Behandlung, aber das bringt ja nicht so richtig viel. Vielleicht bräuchte ich noch, ich nehme ja nur Tabletten ein. Ich habe ja keine keine Therapien, keine Sprechtherapien oder so. Ich weiß doch jetzt nicht, was da jetzt sich dran ändern sollte. Würde ich dich gerne von meiner Psychologin beraten lassen, Anja. Okay, wenn es da Möglichkeiten gäbe, ja, wäre ich dankbar. Da wird es bestimmt Möglichkeiten, hundertprozentig gibt es da welche. Und wenn dir das weiterhilft, dann solltest du das auf jeden Fall auch in Anspruch nehmen, denke ich. Das wäre gut, ja. Es tut mir jetzt leid, dass ich nicht zu einem schöneren Thema anrufe. Nein, du brauchst dich doch nicht für dein Thema zu entschuldigen. Das ist doch das ist völlig in Ordnung. Das ist dein Thema und damit hast du dich geäußert und das ist absolut in Ordnung so. Liebe Anja, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Simone, das ist meine Psychologin, heute Nacht angerufen. Mhm. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, das wünsche ich dir auch. Ne? Vielen Alles Dank Gute. Fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Petra. Petra ist 44. Hallo Petra. Ja, hallo Domian. Hallo Petra. Über was reden wir? Ja, ich hatte vor 2 Jahren schon mal bei dir angerufen. Mhm. Das war an dem Tag, wo ich bei meinem Freund war und aus seiner Wohnung eine andere kam. Mhm. Damals hatte ich schon immer das Gefühl, dass er mich betrügt und den Tag gab es dann keine Ausrede mehr. Die Situation war eindeutig. Damals hatten wir darüber gesprochen und du sagtest mir damals, dann ist ja wohl jetzt die Liebe wohl endgültig gestorben und ich hatte dann gesagt, auf alle Fälle. Ja. Ich hatte mich dann auch von ihm getrennt. Ja. Kurze Frage nochmal, wie lange wart ihr damals zusammen gewesen schon? Circa 1 Jahr als Affäre und 1 Jahr als Beziehung. Ah ja. Also, und wie oft hatte er dich betrogen, weißt du das? Also ich habe es oftmals vermutet, hatte aber niemals Beweise, er hat das immer abgestritten. Mhm. Er war aber auch mit meiner Vorgängerin, beziehungsweise nachdem er das mit ihr beendet hatte, auch nochmal 3 Wochen im Urlaub. Mhm. Und du hast ihn dann ja bei dem besagten Vorfall erwischt auch. Richtig, genau. Ja. So, dann hast du dich von ihm getrennt. Ja, das habe ich dann. In der Annahme, dass die Liebe vorbei ist. Ja. Ja. Es hat mir zwar unheimlich wehgetan, ja, aber vom Verstand her habe ich mir gedacht, ohne Vertrauen geht das gar nicht. Habe das auch ein halbes Jahr durchgehalten. In diesem halben Jahr hat er sich ständig permanent bei mir gemeldet. Mhm. Ich war sogar anschließend noch 6 Wochen in einer psychosomatischen Klinik. Mhm. Dir die ganze Sache so zugesetzt hat? Ja. Ah ja. Weil ich hatte die Beziehung beendet und er stand täglich vor der Tür, täglich mehrmals angerufen und ich war dann irgendwie aus einem ganz anderen Grund bei meiner Ärztin und die fragte dann, was denn so los wäre und sie hatte mir dann gleich eine Einweisung geschrieben. Mir war das ganz recht. Ich dachte nur, Hauptsache weg hier. Ja. Ich wollte einfach nur weg. Also er stand vor der Tür und sagte, ich will wieder zu dir und verzeih mir bitte und lass uns wieder zusammen sein. Das komplette Programm. Es tut mir so weh, dass ich dir so weh getan habe. Das war meistens so der Standardspruch. Ja, der Arme, ne? Ja. Dass es ihm so weh tat. Okay, du bist dann in die Klinik gegangen. Wie ging es dann weiter und wie ist die Situation heute? Nach der Klinik bin ich wieder nach Hause gekommen. Er stand dann wieder ständig vor der Tür. Ich bin dann ins Ausland gegangen. 4 Monate und eines Tages stand er im Ausland dann vor mir. Da hatte er mich gefunden. Ach, da ist ja dann schon wie ganz viel Zeit war da ja vergangen von der Trennung. Ja. Richtig, genau. Wie viel, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr ungefähr, ne? Ja, insgesamt waren wir ein halbes Jahr getrennt. Ja, und wo im Ausland hat er dich ausfindig gemacht? Ich war in den USA. Wie, und da hat er rausbekommen, wo du bist, genau? Ja, er hatte keine Telefonnummer, gar nichts. Er wusste nur, dass ich in den USA bin. Und er hat dann so lange alles durchgesucht, bis er etwas gefunden hatte, was so aussah wie meine Urlaubsbilder. Wie, im Internet oder was? Ja, im Internet hat er sich das alles angesehen, genau. Bis er eine Anlage gefunden hat, die so aussah. Also er ist dir via Netz auf die Spur gekommen? Richtig, genau. Ja, und wo warst du genau in den USA? Ich war in Florida. In Florida. So, dann stand der, das ist ja eine abgefahrene. Das stand dann eines Tages neben mir. Also es hat ihm niemand verraten aus deinem Umfeld. Nein. Der hat das recherchiert. Ja. Im Netz recherchiert. Genau. So, dann stand der in Florida plötzlich vor der Tür. Da musst du doch aus allen Wolken gefallen sein. Das bin ich auch. Und wie ging es dann weiter? Er hat mich dann überzeugt. Er hat mir dann gesagt, uns kann nichts trennen, wir gehören zusammen und so weiter. Wie war dein erstes Gefühl? Irgendwie doch geschmeichelt und erfreut, dass der diesen Aufwand auf sich genommen hat, dich zu finden? Oder extrem genervt und fast schon etwas beängstigt? Ich glaube, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ah. Ja. Obwohl mein Verstand vollkommen klar war, diese Beziehung hat keine Chance. Und dann? Ja, dann haben meine Freundin gesagt, das muss wirkliche Liebe sein. Und na jedenfalls, im Endeffekt, ich habe ihm noch eine allerletzte Chance gegeben. Ihr seid wieder zusammengekommen? Wir sind wieder zusammengekommen. Er wollte dann gleich zusammenziehen, was er vorher niemals wollte. Mhm. Das wollte ich aber nicht, weil ich mir gedacht hatte, das dauert bestimmt wieder nicht lange, bis wieder das nächste Highlight passiert. Ja, genau. 3 Monate später war immer noch alles wunderbar in Ordnung. Dann wart ihr zurück in Deutschland? Richtig, genau. Ja, ja. Dann hatte ich das Problem mit dem Vertrauen und wollte die Beziehung auch nicht dadurch gefährden, dass ich jetzt extrem misstrauisch oder eifersüchtig oder sowas in der Richtung bin. Mhm. Wir sind dann zu einer Paartherapie gegangen. Mhm. Dort sind wir nach kurzer Zeit wieder entlassen worden, nach 3, 4, 5 Sitzungen, ich glaube 5, 6 Sitzungen waren es, so in der Richtung, man hätte noch nie so ein harmonisches Paar wie uns gesehen. Also eine richtige Achterbahn. Ja. Warum rufst du heute an? Wie ist die Lage jetzt? Jetzt im Sommer hatten wir wieder einen Vorfall, dass ich davon ausgehe, dass er fremdgegangen ist oder es zumindest vorgehabt hat. Auf alle Fälle hat er mich garantiert ganz tierisch belogen, permanent und immer wieder. Mhm. Und jede seiner Lüge konnte ich ihm beweisen. Daraufhin ist er dann mehr oder weniger fast weinend zusammengebrochen und meinte, ja, er wäre krank und er könnte nicht anders und diese Profile in den Singlebörsen, die hätte er nur zum Zweck der Selbstbestätigung, weil er Bestätigung gesucht hätte, reingesetzt. Mhm. Und er würde eine Therapie machen. Er wollte auch immer nicht arbeiten gehen und er würde sich Arbeit suchen und so weiter. Der jetzige Ist-Stand ist, dass er praktisch immer wieder vor der Tür stand, immer wieder angerufen hatte. Ich ihn in der letzten Zeit immer wieder... Also du hast dich dann de facto nochmal von ihm getrennt? Ja, jetzt im Sommer. Und jetzt steht er wieder vor deiner Tür? Oder er stand dann permanent vor der Tür oder rief an. Mhm. Wenn er mich irgendwo gesehen hat, es war egal, wo ich hingegangen bin, irgendwie kam er auch immer hin. Und meine Freunde hatten schon vermutet, dass er auf meinem Handy irgendeine Software irgendwas hätte, weil es war nicht normal. Dass er dich findet. Und jetzt, was ist jetzt heute? Jetzt habe ich ihm vor einer Woche klargemacht, dass egal, wo er mich sieht, letzte Woche war ich unterwegs, er hatte mich gesehen, ich habe den Laden verlassen, ich bin ins Auto gestiegen, schwuppsdiwupps saß auf dem Beifahrersitz. Ach. Das ist ja schon Stalken. Ja. Was hast du ihm jetzt klargemacht? Ich habe ihm mehrfach gebeten auszusteigen. Er wollte nicht. Ich habe dann angefangen zu hupen. Nachdem ich dann mehrfach gehupt hatte, mitten in der Nacht, ist er dann ausgestiegen. Und ich hatte ihn gebeten, mich nicht mehr anzusprechen, egal wo er mich sieht. Zwei Tage später hat er mich wieder in einem anderen Laden gesehen. Ich habe ihn links liegen lassen. Okay, wie ist die Lage jetzt ganz aktuell heute? Seit einer Woche ruft er nicht mehr an. Ja. Das ist jetzt das erste Mal seit dem Sommer, dass er eine Woche nichts hat von sich hören lassen. Hast du die Polizei eingeschaltet? Nein. Nein. Aber immerhin hat er jetzt eine Woche geschwiegen. Ja. Ja. Aber ich höre da noch irgendwie also die verzwickte Lage für mich persönlich ist folgende. Mein Verstand ist vollkommen klar, dass es keinen Sinn hat. Inzwischen hat er aber Arbeit gefunden und ja, meinem Herzen ist das immer noch nicht klar. Das ist mein Problem. Ich könnte mir in die Schulter beißen, zum Telefonhörer zu greifen. Als du wieder ihm auf die Schliche gekommen bist, jetzt im Sommer, war er fremdgegangen? Er hat das mindestens vorgehabt. Ja. hätte das Bett frisch bezogen und ob dann was dran passiert ist oder nicht, war mir dann im Endeffekt egal. Also das Vertrauen ist kaputt. Das ist restlos kaputt. Das ist restlos kaputt. Wichtig. Kaputter geht's gar nicht. Kaputter geht's gar nicht. Wichtiger Satz. Vertrauen ist restlos kaputt. Kaputter geht's gar nicht mehr. Und meinem Verstand ist das vollkommen klar. Und trotzdem komme ich gefühlsmäßig, gedanklich nicht davon los irgendwie. Es ist ja schon verrückt, nach so langer Zeit und nach so seltsamen Dingen, die da vorgefallen sind. Auch positive Sachen, immerhin, dass er dir nach Florida nachgereist ist, war ja dann, hätte man ja auch so auffassen können, hast du ja auch so aufgefasst, als großen Liebesbeweis und gib mir nochmal eine Chance. Aber dass er dann das wieder kaputt gemacht hat hinterher, zeigt ja, dass da eine Veranlagung bei dem Burschen ist, dass er das immer wieder macht, sowas. Ich bin heute davon überzeugt, dass er mich wirklich liebt. Mhm. Und ich bin auch davon überzeugt, dass er krank ist. Naja. Und er hat das auch eingesehen und will das ist vielleicht sehr das ist vielleicht sehr freundlich ausgedrückt, dass er krank ist. Ist das eine Krankheit, wenn man permanent fremd geht? Ich weiß es nicht. Es ist immer so leicht zu sagen, es ist eine Krankheit, dann delegiert man die Verantwortung weg. Es liegt vielleicht auch ganz, ganz schlicht und weg an ihm selbst. Dass er die Disziplin und die Haltung nicht aufbringt für sich innerlich. Petra, das ist ein schwieriges Problem, in dem du da drin steckst. Weißt du, was ich gerade eigentlich böse dir hätte spontan sagen wollen? Ich sag's trotzdem mal. Dann musst du noch mehr leiden, bis du es kapierst. Vielleicht musst du noch mal einen vom Bug kriegen. Ich wünsche es dir nicht. Ich sage es ja auch nur mal so, um vielleicht in der Hoffnung, dich ein bisschen wach zu rütteln. Mein Verstand ist vollkommen klar. Ja, ja. Meine Hoffnung klammert sich vielleicht so ein bisschen, ob so eine Therapie vielleicht was bringen könnte. Ja, was hat er denn für eine Krankheit? Was hat er denn? Er meinte, er hätte das zur Bestätigung gebraucht und hätte jetzt eingesehen. Ach, weißt du, wir sprechen ja in dieser Sendung auch sehr viel von Therapien und so. Ja. Aber ich glaube, ihr wisst alle auch, dass ich da erst ein Freund von bin oder das für gut halte, wenn jemand wirklich krank ist. Nicht bei jedem Seelenwurstelei oder wo man es auch alleine schaffen könnte. Und wie gesagt, man kann sich da auch gut hinter verstecken. Mhm. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Rational, ich kann dir nur rational alles sagen. Rational weißt du selbst. Das andere ist, wenn du es wirklich nicht kannst, okay Petra, dann mach noch eine Runde mit. Vielleicht telefonieren wir in 2 Jahren nochmal und du sagst, es war gut, dass ich die Runde mitgemacht habe. Wir sind jetzt wirklich ein Paar. Es kann aber auch sein, dass du völlig gebeutelt bist in 2 Jahren und sagst, jetzt ist wirklich Schluss, ich kann nicht mehr. Hätte ich mal früher. Ich weiß es nicht. Mhm. Rational sage ich dir, so wie du dir selbst aussagst, mach die Biege. Aber wenn dein Herz so fest an dem Typ hält, dann gib ihm nochmal eine kleine Chance. Aber ich sage das nicht mit Überzeugung. Ich sage das nur so dahin in der Hoffnung, dass du es vielleicht dann doch nicht tust. Mein Verstand sagt mir auch, wenn das Vertrauen so zerstört ist. Ja, restlos hast du gesagt. Eine Beziehung ohne Vertrauen hat eigentlich keine Basis. Ja, so, dann hämmer dir erstmal ein, was er alles kaputt gegangen ist und wie er es kaputt gemacht hat. Und versuche mal einfach ein paar Monate wirklich von dem loszukommen. Vielleicht ist da auch so eine gewisse Abhängigkeit entstanden mittlerweile. Das hatte ich auch schon überlegt. Ja, ja. Mehr kann ich nicht sagen, Petra. Okay. Mann, das ist ja eine Geschichte. Ich hoffe, dass du von dem loskommst. Ich sag's mal so. Alles klar. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Oder wenn ihr E-Mailen wollt, bitte domian@wdr.de und schreibt in die E-Mail eure Telefonnummer mit rein, damit wir euch dann auch schnell zurückrufen können. Herzlich willkommen, Joachim, 45. Ja, hallo Jürgen. Hallo Joachim. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin also Lokführer vom Beruf und habe in meinem Leben auch schon 2 Suizidfälle gehabt. Mhm. Und jetzt gab's ja letzte Woche diese Fall Enke. Mhm. Also Suizidfälle gehabt, ja, heißt, das genau, sind... Ja, da ist bei mir wieder alles hochgekommen, weil einfach diese Lokführer, die werden dann einfach total in der Öffentlichkeit vergessen und... Also vor deinem Zug haben sich schon Menschen geschmissen? Ja, wir beide haben auch schon mal darüber geredet, vor einiger Zeit. Ne? Ja. Ein bisschen her. Und ich habe das eigentlich auch nie verkraftet, trotz ärztlicher Hilfe und Reha-Maßnahme. Und wie gesagt, im letzten Jahr hat es ja dieser, ich glaube, Merkel hieß diese Person von Baden-Württemberg da von zugeworfen und daraufhin... Der Industrielle. Ja, genau der. Mhm. Und daraufhin gab es dann wieder eine erhöhte Zahl von Suizidfällen, jetzt gerade im Raum Mannheim-Heidelberg, da bin ich damals gefahren. Mhm. Und ich finde schon, das ist eine Belastung, auch gerade weil die Medien das Ganze jetzt in dem Fall Merck und jetzt auch mit dem Fußballer da so breitgeschlagen haben, also jetzt gerade vor Weihnachtszeit. Mhm. Das ist schon eine erhöhte Suizidgeschichte jetzt. Und du meinst also, dass diese Fälle, gerade in der letzte Fall Enke, den ein oder anderen lebensmüden Menschen quasi auf die Idee gebracht haben, das genauso zu machen? Irgendjemand hat auch sein Auto auf die Schiene gestellt, habe ich da ein paar Tage später in Nachrichten gesehen, mit einem Schal von dem Verein, und ich gedenke Roland Enke, weil wie der Mann da hieß. Ja. Und in dem Auto saß auch jemand drin? Nein, da saß da keiner drin. Der hat nur sein Auto geopfert und den Schal und einen Brief halt geschrieben. Ne? Was war der schlimmste Fall, den du erlebt hast? Also ich hatte ja halt zwei. Das eine war 2002 war das gewesen. Da hat sich eine Frau von meinem Zug auf die Schiene gelegen. Ich bin mit knapp 30, 35 km/h drüber gefahren. Die Frau? War das nachts oder am Tage? Das war... um 10:30, also in der Dämmerung war das gewesen. Ne? Abends oder mittags? Abends, also war es schon dunkel? Ja, war dunkel. Also ich habe da im Augenwinkel was gesehen. Ich dachte zuerst, das wäre so eine Mülltüte oder so. Und das war die Frau? Das war dann die Frau. Und die Frau lag auf den Schienen? Die lag auf der rechten Schieneflanke, ja. Du bist mit 30, das ist ja nicht viel, mit 30 Stundenkilometer drüber gefahren. Ja, ich habe dann... Merkt man das in dem Moment? Ja, das merkt man. Der ganze Wagen wackelt dann. Mhm. Ich hätte das Gefühl gehabt, das muss natürlich nicht stimmen, als wenn ich die Knochen krachen gehört hätte. Mhm. Das ist wahrscheinlich nur eine Einbildung. Ne? Als das da so geruckelt hat, ja. War dir da in dem Moment schon klar, das war keine Mülltüte, das war ein Mensch? War mir da klar. Das war dir klar. Dann hast du die Notbremse oder was auch immer, die Bremse gezogen? Bremsung, also dann wird dann alles gebremst, was das Fahrzeug an Bremsen hat. Mhm. Wird auch Sand mit vor die Räder geworfen, damit der Bremsweg noch verkürzt wird. Wie lange dauert das, bis ein Zug bei nur 30 Stundenkilometer zum Stehen kommt? Wie viele Meter fährst du dann noch? Der Zug selbst, den ich gefahren habe, hat eine Länge von ca. 30 Metern. Diese Frau lag ungefähr 20 Meter hinten dran. Also ungefähr 50 Meter. Über 50 Meter, ja. Bist du denn ausgestiegen und bist da hingelaufen? Nein, ich bin nicht ausgestiegen und hingelaufen, weil ja einfach irgendwo klar ist, wenn ich dann mit 68 Tonnen über eine Person drüber fahre, da brauche ich nicht mehr hinaus schauen zu gehen. Mhm. Da kam dann auch direkt der Freund angelaufen und da habe ich das Fenster aufgemacht, gehen Sie bitte nicht da hinten nach. Also ich wusste auch nicht, dass das der Freund ist. Geh nicht nach hinten, ich habe da jemanden totgefahren. Dann lief der um den Zug, hat die Frau da liegen gesehen, lief die andere Seite wieder hoch. Du Mörder, du hast die Ulla umgebracht, das hast du extra getan. Das hat der Mann zu dir gesagt? Ja, gut, der war natürlich auch unter Schock dann. Ja, gut, aber wie schrecklich. Ja, und die Frau, die hat dann von meinem Standplatz des Zuges ungefähr so 30, 40 Meter weiter linker Hand des Bahnkörpers gewohnt. Da war so eine Sozialwohnung. Mhm. Da war dann eine größere Menschenmenge, die hat da gegrillt. Und da stammte die Frau dann auch halt, wie gesagt, ursprünglich her. Wie alt war die Frau? Die Frau war gewesen Anfang 30, 33, 34. Weißt du etwas über die Beweggründe ihrer Selbsttötung? Angeblich hätte sie sich, sagt mir dann ein Polizeimann das gesagt, sie sich mit ihrem Freund an einem Imbiss verkracht und hat dann zu ihm gesagt, so, du kannst mich jetzt mal, ich liege auf die Schiene. Achso, das war also dann eine Handlung im Affekt quasi? Angeblich, ob es wirklich so war. Weißt du nicht. Keiner, ne? Wie war der zweite Fall? So, der zweite Fall, da kam ich von Kaiserslautern vor Richtung Homburg. Und da bin ich dann mit 120 km/h über einen Mann drüber gefahren, der lag dann über beide Schienenstränge. Hab ich mal angeschaut. Jetzt habe ich nicht verstanden. Du bist mit 120 über einen Mann drüber gefahren? Ja, der lag also quer in den Schienen. Ja. So, ich sag jetzt mal die Fußfessel auf der einen Schiene und dann... der Oberkörper ab Brust auf der anderen Schiene, habe ich noch angeschaut, da bin ich dann da drüber. Ne? Der hat dich noch angeschaut? Ich noch angeschaut. Das war auch nachts oder am Tage? Das war auch nachts. Das heißt, die Scheinwerfer der Lok gingen auf den Mann drauf? Ja, das ist ja kein starkes Licht, das ist ja nur quasi eine Positionsleuchte und man sieht dann diese Person eigentlich nur im Schatten. Aber da sind dann schon noch so ein paar Sekunden, ich meine, du hattest immerhin 120 drauf, das ist ja schon eine Geschwindigkeit. Genau. Das waren dann noch so ein paar Sekunden, wo du seinen Blick wahrnehmen konntest. Genau. Also der Augenkontakt war bis zum Überrollen war der komplette A, so drei, was können 5-6 Sekunden gewesen sein. Man hat dann ja kein Zeitgefühl im Augenblick. So, ein Zug, der 120 fährt, wie viel Meter Bremsweg braucht der? Ich habe ungefähr 700, 800 Meter. 700, 800 Meter? Ja, da gestanden. Ja. Auch in dem Fall bist du dann nicht nach draußen gegangen? Nein, bin ich auch nicht nach draußen. Ist das eigentlich so eine feste Regel für euch Lokführer, dass ihr dann nicht rausgeht und guckt, was da passiert ist? Also direkt eine Regel gibt es da eigentlich keine. Aber wie gesagt, einfach diese Tatsache, der Zug, der hat, das war jetzt quasi eine Lok, die hat jetzt 68 Tonnen Gewicht. Und wenn ich da mit über den Körper drüber fahre, was soll ich danach schauen? Und dann jetzt diese Höhe zwischen Schotter und zwischen dem Fahrzeug sind auch nur bei ca. 30 Zentimetern und dann diese Ansaugwirkung alles, also dann bleibt wirklich nur noch nicht mehr so arg viel über. Das ist wahrscheinlich auch sehr richtig so, um diesen furchtbaren Anblick sich zu ersparen, dass man da nicht hingeht und guckt, was da geworden ist. Gibt es eigentlich auch Fälle, wo Menschen sich vor einen Zug werfen, legen oder wie auch immer, die nicht getötet werden dadurch, sondern die schwerst verletzt die Sache überleben? Ja, das gibt's auch. Und zwar ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, dem wurde jemand in die Schienen hineingelegt. Das sollte ein Mord werden. Ach so. So. Und das war auch so, war ein paar Jugendliche gewesen. Und der ist dann auch darüber gefahren, ungefähr so mit 60 km/h. Der lag aber jetzt auch den langen Weg in den Schienen. Aber durch die Tiefe der Fahrzeuge wurden dann die Arme und Beine halt eben weggeschleudert. Also da wurde ein Bein wurde abgefahren, ein Bein halb und ein Arm. Das war damals ein 19-jähriger Junge gewesen. Mein Gott. Der Kollege ist dann auch zurückgelaufen und weil der auch noch geschrien hat, hat dann den Parker umgeklappt und hat dann gesehen, dass noch die Schädeldecke geöffnet war. Und er sah dann das pulsierende Gehirn da drin. Hat der Junge überlebt? Der Junge muss angeblich noch leben. Also soweit man kann, lebt dann. Ja. Als du dann jetzt von dem Fall Enke wieder, also als du gehört hast von dem Fall, dass ein Prominenter das getan hat, oder wieder ein Prominenter das getan hat, Enke ist ja in gewisser Weise wie ein Held behandelt worden von der Öffentlichkeit, von den Medien. Welche Meinung hast du zu ihm und zu dem, was er gemacht hat? Die Person Enke kann ich natürlich direkt ja so nichts dazu sagen, aber ich persönlich habe das einfach als eine Klatsche gesehen, dieser Umgang. Also der Enke wird als Held quasi dargestellt und ich persönlich, ich finde das nicht in Ordnung. Er hat eine Frau zurückgelassen, er hat ein Kind zurückgelassen. Egal wie krank man ist, da gibt es Ärzte dazu, aber wenn er jetzt allein gewesen wäre, wäre noch eine andere Geschichte gewesen, aber ich kann das eigentlich nicht verstehen. Weil das kann ja nicht jeder, dessen Verwandter, dessen Partner sich umgebracht hat, auch noch auf die Schiene gehen, also oder sich aufhängen. Also das Schlimmste, was ich dann sah, ich sah dann also in den Medien, in der Tagesschau, den Zug da stehen, direkt von dem Bahnübergang. Und der Fahrerraum, der Lok war halt eben beleuchtet und dann ich sah da Leute drin. Ich meine, ich weiß ja dann genau, was die da machen, dass sie dann die Indusi da auslesen und den Fahrer anfangen zu verhören. Eventuell ist ein Arzt mit dabei, der eine Beruhigungsspritze gibt. Ja. Wie gesagt, also der Fahrer selbst, der ist dann einfach in den Hintergrund gerückt. Ne? Ja, also ich bin ja schon froh, dass so im Laufe der Berichterstattung, die ersten Tage nicht, aber so nach einigen Tagen wurde das schon thematisiert. Ich hatte hier auch einige Gespräche zu der Thematik, dass er halt auch mindestens noch einen Menschen mit reingerissen hat, nämlich den Fahrer des Zuges. Ja. Natürlich seine Familie auch und die nahen Angehörigen, aber den Fahrer des Zuges auch. Hast du, nachdem dir das zweimal passiert ist, hast du weiter Zug fahren können? Es war schwierig. Das schwierig war das allererste Jahr. Ja, ich habe auch dann weitergefahren. Irgendwann bildet man so eine Art, ich sag mal, Kokon oder Hülle um sich. Aber das ist nur scheinbar undurchlässig. Wie gesagt, da kommt dann diese Fall-Enkel-Geschichte, ja. Da kommt dann der Fall Merck und dann sämtliche Fälle, die man wirklich so als Lokführer von den Kollegen dann mitkriegt und wie man dann sieht, wie stark die Leute da mit Leidenschaft gezogen werden. Du fährst aktuell auch immer noch Zug? Ich fahre noch aktuell Zug, ja. Hat man denn, wenn man das schon zweimal erlebt hat und man kriegt die ganzen Fälle mit, dass es ja ständig passiert, hat man nicht permanent auch Angst, wenn man oben in der Lok sitzt? Das könnte heute Abend oder heute wieder passieren, wenn ich meinen Dienst habe. Ja klar, das ist also immer aktuell. Man verdrängt es dann einfach. Mhm. Gibt es da von der Bahn eigentlich psychologische Betreuung für euch? Also ich bin jetzt damals mit einer Privatbahn, mit einer Privatfirma unterwegs gewesen. Also die haben da wirklich schon geschaut, dass da jetzt dann Hilfe vor Ort war. Mhm. Sie haben mich dann auch in Reha geschickt, wochenlang. Mhm. Ah ja, na immerhin. Das mit DB ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ah ja. Also im Großen und Ganzen, was ich so mitbekommen habe, ist das eigentlich mehr ein Thema, das immer noch so ein bisschen abgedrängt wird nach dem Motto, da bist du ein Kerl, das wirst du schon verkraften. Ah ja, ja. Also ich finde es so sehr, sehr schrecklich, was du gerade erzählt hast, dass dieser Freund von der ersten Frau, die sich das Leben genommen hat, mit auf der Bahn oder nehmen hat lassen, dass der geschrien hat, zu dir, du Mörder. Ja. Selbst wenn er das im Affekt und im Schock gesagt hat, irgendwie geht es einem dann doch sicher sehr nah und an die Substanz. Was mich dann auch noch bei diesem Fall so extrem berührt hat, da kamen dann diese Kollegen halt, die da gegrillt haben, und das ging dann einfach so weiter. Da hat aus der Menge raus, du Mörder, hast du extra getan, komm raus, wir hängen dich auf. Ich bin fassungslos, dass Menschen sowas machen. Solche Sprüche. Wie kann man denn auch, also ich weiß gar nicht, wie stark ein Schock sein kann, vor allen Dingen, wenn man nicht der unmittelbare nächste Verwandte der Person ist, wie kann man das einem Lokführer denn vorwerfen? Naja. Die Menschen sind halt, reagieren in extremen Situationen eben auch extrem. Ich danke dir, Joachim, dass du uns von dieser Seite die Sache auch nochmal beleuchtet hast. Ich glaube, dass sich schon darüber auch immer mehr Leute Gedanken machen, und das ist auch richtig und gut so. Dir alles Gute wünsche ich. Alles klar. Jürgen, danke für dein Gehör. Ne? Auf Wiederhören, Joachim. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 Natascha 30. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Natascha. Was ist dein Thema? Hallo. Ja, und zwar mein Thema ist, mein Freund ist 33 Jahre älter wie ich. Ho, das ist aber eine ganze Menge. Ja. Ja, aber wir lieben uns richtig und... Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Ja, das ist ja jetzt erst, also fast ein Jahr. Mhm. Aber das ist ja noch nicht das eine. Das eine kennen tue ich ihn schon seit 5 Jahren. Wo ich hier hingezogen bin, weil das ist mein Hausarzt, ne? Das ist dein Hausarzt? Mhm. Aha. Da hat es also in der Praxis gefunkt, oder wie? Nee, nicht wirklich. Also ich habe ihn da zwar schon immer nett gefunden, aber ich würde mich ja nicht trauen, den Arzt anzusprechen. Das macht man ja nicht. Wer, ne, hat ihn da zuerst angesprochen, du oder der Arzt? Ja, also angekommen ist er. Aber, ich hoffe nicht während einer Untersuchung. Nein. Warum natürlich nicht? Nein. Wie hat er es denn gemacht? Wenn nicht ja, in der Praxis? Ich wohne auch ziemlich in der Nähe von ihm. Mhm. Und bei mir auf der Straße ist so eine Kneipe und da trifft man sich schon mal am Wochenende. Ach so, da kommt der Onkel Doktor auch. Und er kam ja auch rein. Ah ja. Ja, und er hatte mich schon gesehen, kam ganz nett zu mir hin, begrüßte mich und sagte, na, wie geht's dir denn? Husten besser? Ja, genau, husten besser. Ja, sagt er, das ist ja schön, ne? Sagt er, muss ja auch mal ein bisschen raus, weil ich habe zu Hause 3 Kinder, bin ja aber alleinerziehend. Ja. Da sagt er, das steht dir ja auch mal zu, ne? Ja. Ja, und dann habe ich ihn eingeladen, ich sag, komm, dann setz dich zu mir, ich sag, dann können wir zusammen was trinken. Mhm. Ja, wir haben uns super verstanden. Und so fing die Geschichte an. Ja, und wir waren auch relativ schnell sofort zusammen. Ist er denn ein Single-Mann zu der Zeit gewesen oder war er verheiratet? Nein, er war verheiratet, aber lebt schon seit ganz vielen Jahren. Ach so. Getrennt von der Frau. Ne? Die Frau lebt irgendwo. Irgendwo. Mich tot im Norden irgendwo. Ja. Irgendwo in Deutschland im Norden. So, du bist 33. Du bist 30 ja, und er ist 63. Richtig. Ja. Und ihr seid ein Jahr jetzt zusammen mittlerweile. Ja. Wie läuft die Beziehung? Also, ich kann mich nicht beschweren. Super. Super. Also, ich war schon mit mehreren Männern zusammen. Ja. Er hat seine Macken, wie alle anderen auch, mhm, ne? Aber ich komme mit ihm und meine Kinder kommen mit ihm super klar. Wie alt sind denn deine Kinder? Meine Große ist 9 und meine anderen beiden Kleinen sind 3 und 2. Ach so, so klein noch. Ja. Der oder die Kleinste. Mhm. Ja. Wie haben denn so die Leute reagiert? Umfeld, Nachbarn, Verwandte? Also meine Verwandtschaft eigentlich super. Meine Oma hat gesagt, sagte, wenn ihr euch liebt, dann liebt ihr euch. Mhm. Und solange er dir nur Gutes tut, ist das in Ordnung. Ja. Meine Eltern haben auch gesagt, sagte, guck dir das an, dir geht das nicht schlecht, ne? Er hilft dir. Ich vermute mal, dass deine Mama wahrscheinlich jünger ist als dein Mann, dein Freund. Ja, mein Papa ist auch jünger. Der Papa auch. Ja. Ist die Oma ungefähr so im Alter von deinem Freund? Oder die ist ja ein bisschen älter. Meine Oma ist ein bisschen älter. Ah ja, also liegt er so zwischen Oma und Papa. Ja, ja. Und da war auch eine lustige Situation. Wir waren mit den Kindern im Park gewesen, ja, und mein Papa war auch da. Und da geht mein Papa ganz locker zu ihm hin und sagt, ach, hier ist ja mein Schwiegersohn. Hör mal, das ist aber sehr ungewöhnlich, dass die Familie da so cool reagiert. Da habe ich mich auch gewundert. Also gab es denn keine blöden Bemerkungen in der Straße oder irgendwo im Haus oder weiß ich, irgendwo im Umfeld? Ja, natürlich. Die ganze Straße, ne? Da seid ihr aber das Gesprächsthema, ne? Ja. Mhm. Das hört gar nicht mehr auf. Ja. Ja, ein bisschen mehr wie man selber, ne? Und dann wollen sie auch noch hetzen, ne? Ja, ja. Dann gehen sie noch zu ihnen hin und sagen, die war schon mit denen und denen im Bett, denn mit der darf sie gar nicht und die geht fremd und da kommt alles. Sag mal, er ist Arzt. In der Regel sind Ärzte ja wohlhabende Leute. Nicht ja. Alle, aber in der Regel ist er auch wohlhabend. Ach, also arm ist er nicht. Arm ist er nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, unter uns beiden Betschwestern. Hättest du ihn auch genommen, wenn er ein armer Schlucker gewesen wäre? Ja. Ah, schwierige Frage. Nein, ich habe ja eigentlich nicht dadurch, dass er wohlhabend ist, dadurch habe ich ja jetzt nicht mehr, ne? Ja, Vorteile hast du ja sicher schon. Ja, sicher. Wir können öfter mal wegfahren, ne? Man muss da nicht so aufs Geld gucken, ne? Ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht, ich bin mal davon ausgegangen, dass du vielleicht vorher nicht finanziell so gut dastandest. Stimmt das? Nee, das stimmt. Das stimmt. Dadurch bin ich schon eindeutig. Wohnt ihr zusammen auch schon? Ja, also er ist also so gut wie eigentlich immer bei mir. Ja. Jetzt hat er gesagt, weil er die Wohnung jetzt ist ja nicht mehr sein Niveau, muss ich natürlich ausziehen, eine größere Wohnung haben, ne? Ja, aber er hat ja sicher irgendwo ein schmuckes Häuschen, oder? Ja, irgendwie sowas und damit ich... Hat er nicht irgendwo ein Häuschen? Ja, der hat mehrere. Ach, der hat mehrere sogar? Ah, ja. Ja, aber die sind nicht hier, wo ich wohne, ne? Ach so. Aber ihr plant jetzt auch dann, euch was Schönes zusammen zu suchen? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich gerade doch ein bisschen stutzig geworden durch dein langes Schweigen. Als ich gefragt, wenn man sich überlegt, dass der jetzt jemand, der jetzt, wie soll ich das sagen? Nehmen wir mal an, er wäre, weiß ich jetzt, bei der Müllabfuhr im Ruhrgebiet. Du bist aus dem Ruhrgebiet an. Ja. Hör ich an der Sprache. Wenn der bei der Müllabfuhr wäre. Netter Mann, 63 Jahre Müllabfuhr. Da hätte Natascha wahrscheinlich Nein gesagt, oder? Ja, könnte sein. Ja. Aber er war mir ja vorher eigentlich schon sympathisch. Er ist ja auch liebenswert. Und ich verstehe mich in allen Lebenslagen mit ihm. Wir hören die gleiche Musik, gucken gerne die gleichen Filme. Also da ist kein Unterschied. Mhm. Und vom Sexuellen her ist alles in Ordnung. Ja, macht es dir richtig Spaß? Die hat mich auch gefragt, habt ihr überhaupt noch Sex? Wer hat dich das gefragt? Ja, auch so in der Kneipe wurde ich in der Kneipe, ja. Ja gut, die Leute im Ruhrgebiet sind offen. Die fragen dann gleich in der Kneipe, hey, habt ihr überhaupt noch Sex, du mit dem alten Knacker? Ja, genau. Ne, so fragen die Leute. Und was hast du geantwortet? Ja, dann habe ich gesagt, na klar. Ja. Aber was denkst du denn, was wir machen? Ja. Wahrscheinlich noch mehr wie du. Und wenn du den Sex jetzt vergleichst mit einem knackigen, jüngeren Typ und mit ihm, ist es für dich okay? Ja, ist doch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist für dich kein Problem, dass er ein bisschen mit 63 ist man nicht mehr so frisch und glatt wie ein 23-Jähriger. Ja, aber er ist irgendwann noch gut. Ist er gut dabei. Ja. Weiß er denn, dass schon sein Status, sage ich mal, als Arzt und seine Kohle schon auch eine große Anziehung auf dich ausgeübt haben und ausüben? Ist ihm das klar? Ja, ein bisschen. Mhm. Ja. Hast du so ein bisschen schlechtes Gewissen, ihn auszunutzen? Ja, manchmal denke ich mir auch so, ne, weil er mir manchmal auch so viel Geld zusteckt und sagt, mach, ne, damit du machen kannst, ne, dann denke ich auch so, ja, richtig ist das aber auch nicht, ne. Eigentlich nicht. Aber andersrum gehe ich aber auch immer zu ihm hin und helfe ihm, so wie, soweit wie mir möglich ist, ne, unterstütze ich ihn auch überall bei. Aber der Typ ist in dich verliebt. Ja. Bist du in ihn wirklich auch verliebt? Wirklich, ja. Ja? Ja, also wenn er nicht da wäre, und was sich natürlich auch komisch anhört, ich denke auch immer ganz oft darüber nach, weil er halt schon 63 ist, ne? Und man weiß, man wird ja nicht in der Regel so alt, ne? Man 70, 75, ne? Dann könnte ja schon alles vorbei sein, ne? Ja. Das belastet mich manchmal auch, dass ich dann denke, also, ja, natürlich, daran denkt man. Wobei ich in dem Fall immer so sage, auch ein junger Mensch kann früh sterben. Da gibt es keine Sicherheit. Man muss einfach die Gegenwart und die Zeit, die man hat, nutzen und auch genießen. Insofern, ich finde, das war ungewöhnlich, 33 Jahre Unterschied, aber was soll's, wenn es wirklich stimmig ist. Das Einzige, was ich jetzt wirklich, was mich stutzig macht bei euch oder bei dir, ist, dass ich da schon eine gewisse Berechnung hintersehe. Und das macht mir einen schlechten Geschmack an der ganzen Sache. Aber ich meine, er ist ein sehr erfahrener, erwachsener Mann, er macht das ja auch mit. Und ihr habt euch da jetzt aufeinander zubewegt und habt eine Einigung gefunden und dann ist es auch in Ordnung so. Ja. Ich meine, er steht auch zu mir öffentlich alles, also noch nie irgendwie verleugnet oder so, aber umgekehrt auch nicht, ne? Hat er Kinder eigentlich? Er hat mehrere Kinder, ja. Die älteste Tochter ist 6 Jahre älter wie ich. Was sagen denn die Kinder zu der Verbindung? Also zu dem jüngeren Sohn, der ist jetzt, glaube ich, 19, der findet das in Ordnung, ist okay. Mhm. Die ältere Tochter weiß ich nicht so genau, was sie davon hält, aber hassen tut sie mich nicht. Mhm. Also ich sage nur Hallo und ne, redet ganz normal mit mir. Ja, die anderen akzeptieren das eigentlich alle so. Gibt es so Gedanken, weil du hast gerade darüber gesprochen, Alter, man weiß nicht, wie alt man wird und ja, so sehr alt wird man denn, also das ist ja schon eine gewisse Zeit eben, die du, wenn alles normal läuft, mehr vor dir hast, als er vor sich noch hat. Denkst du schon mal an so Sachen wie, würde ich im Testament auch berücksichtigt bei ihm? Nee, daran denke ich nicht. Daran ist nicht. Ja. Nee. Weil da wird sowieso, wenn er mal nicht mehr ist, da wird es sowieso Mord und Totschlag geben. Deswegen, da möchte ich gar nichts mit zu tun haben. Na gut, dann bin ich schon beruhigt, dass das Thema ist schon mal, es ist kein Thema, das hat keine Wichtigkeit. Nee. Grüß mir den Onkel Doktor herzlich von mir. Mach ich. Und lasst es euch gut gehen, euch beiden. Danke. Natascha, ja. Alles Liebe. Ja. Tschüss. Tschüss. Natascha hat einen Onkel Doktor, der ist 66. Nee, 63. Josef, 53, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und was geht's bei dir, Josef? Bei mir geht's darum, ich hatte 30 Jahre lang 3 Beziehungen, also 3 Ehen. Habe mit 50 Prostatakrebs gekriegt. Ja. Und habe dann eine Frau kennengelernt aus dem Osten. Das ging ein Jahr, dann ging das auseinander. Dann habe ich eine kennengelernt in der Nähe. Nachdem du den Prostatakrebs hattest schon? Nachdem ich den hatte, ging es mit der dritten Frau auseinander. Die hatte Brustkrebs vorher. Ich habe sie unterstützt. Sie hat mich dann mit dem Prostatakrebs eigentlich rausgemobbt, muss ich sagen. Wie rausgemobbt? Ja, aus der Beziehung rausgemobbt. Ich musste dann flüchten. Sie hat das getan? Ja. Weil sie wollte dich nicht haben mit der Krankheit. Ja, sie hat wahrscheinlich nicht verkraftet, weil sie selber Brustkrebs hatte. Also, ja. War eigentlich zu viel wahrscheinlich für sie. Ja. Und dann habe ich eben diese Beziehung gehabt mit der aus dem Osten. Das ging ein Jahr und dann ging das nicht mehr gut. Dann hat sich da auch eine Trennung angebahnt. Dann habe ich eine kennengelernt, mit der war ich dann auch zusammen. Und das hat dann bis im März dieses Jahr gehalten und dann habe ich eine kennengelernt. Mensch, du bist aber aktiv. Ja, alles im Internet. Das ist ja Wahnsinn. Ja, es ist irgendwie, ich bin in Therapie, muss ich sagen, und die Therapeutin hat gesagt, es ist irgendwo eine Lebenslust, das ist das Leben nachholen einfach durch diesen Krebs, durch diesen Schock. Wie geht es dir denn? Lass uns mal kurz eben über den Krebs sprechen. Ja. Wie ist diese Erkrankung? Hast du sie im Griff? Ist es geheilt? Also die Prostata ist komplett draußen und das war anfänglich, musste ich sehr viel arbeiten dran, dass ich wieder, also kontinent wurde. Ich war ja, hatte Winden getragen und total impotent und es geht jetzt also mit Spritzen, kann ich also normalen Geschlechtsverkehr ausüben. Spritzen, Moment, Spritzen heißt, du spritzt ja in den Penis. In den Penis, das ist Card-Methode, genau. Ist das eine richtige Spritze? Ja, das ist so ein Zentimeter rein in den Schwellkörper. Und dann hat man eine Erektion? Und dann funktioniert alles so wie immer? Ja, zwischen 1 bis 5 Stunden, je nachdem oder so. Hat man, wenn die Prostata entfernt ist, auch einen Samenerguss? Nein, nichts mehr, gar nichts mehr. Ah ja. Absolut null. Aber den Orgasmus hat man genauso wie vorher? Und das ist ein bisschen ein anderer Orgasmus, aber den hat man genau gleich wie vorher, ja. Kann man, ja richtig. Und mein Problem ist eben, dass ich eigentlich mit dieser männlichen, körperlichen Orgasmus-Situation, diesem heftigen, du kennst es so als Mann, rein und raus quasi, wo man zum Orgasmus kommt, da habe ich als Mann nicht mehr viel am Hut damit. Für mich wäre das eigentlich viel wichtiger, wenn das ein bisschen sanfter abging wie bei den Frauen. Mhm. Und durch das denke ich eigentlich, dass ich vielleicht ein bisschen mehr zu den Frauen hinzugezogen bin und ich würde gerade sagen, da rennst du doch bei vielen Frauen offene Türen ein, die genau das wünschen die Frauen sich doch. Das ist mein Problem. Ich bin auch sehr zärtlich, wie die Frauen mir bescheinigen, also mit sehr viel Streicheln und sich den Frauen annehmen. Und wie gesagt, da war diese zweite Beziehung nach dieser aus dem Osten und habe dann im März eine kennengelernt mit einer Tochter. Ja. Und hatte dann eben zwei Frauen wirklich nebenbei und habe sie immer noch. Ja. Und diese aus dem Osten, die hat sich auch wieder in mich verknallt durch meine veränderte Lebenssituation und möchte mit mir auch Sex haben. Jetzt ist mir dein Problem eigentlich nicht richtig klar, Josef. Mein Problem ist einfach, ich möchte eigentlich nur eine Frau. Ich komme aber mit dieser zweiten Frau, die hier in der Gegend ist, die bei mir wohnt und die mit der ich zusammen bin, im Moment eigentlich fester mit der Tochter, die ist weiter weg. Und die, mit der ich vorher zusammen war, also die mittlere... Moment, da sind ja so viele Frauen, da kommen wir alle durcheinander. Ja. Wie viele Frauen gibt es im Moment? Im Moment gibt es eigentlich zwei, mit denen ich sexuellen Kontakt habe. Ja. Die dritte, die aus dem Osten, die möchte mit mir auch drin. Achso, es gibt immer noch die dritte aus dem Osten. Ja. Mann, wissen die drei Frauen voneinander? Ja. Die wissen voneinander? Die wissen voneinander. Und die dulden das? Die wissen nicht, dass ich sexuellen Kontakt habe, die zwei, aber die dritte aus dem Osten, also die erste Beziehung nach dem Prostatakrebs, die weiß, dass ich mit den zwei Frauen sexuellen Kontakt habe. Und sie möchte welche Frau von... Und die möchte? Die möchte mit mir auch sexuellen Kontakt haben. Welche Frau steht dir denn am nächsten von den dreien? Am nächsten steht mir die mit dem Kind. Mit der neunjährigen Tochter. Und die wohnt auch bei dir? Und die wohnt auch bei dir in der Nähe? Na, circa 40 Kilometer entfernt. Und das ist eine gute seelische Verbindung auch? Ja. Und aber auch Sex? Und auch Sex, so. Das passt auch alles. Und warum hast du jetzt diese anderen Sachen auch noch im Laufen? Warum? Das ist diese Frau mit dem Kind, die ist ein bisschen, die ist zwar sexuell sehr offen, aber die kann ich so empfinden wie diese mittlere Beziehung, die ich hatte. Was heißt, sie kann nicht so empfinden? Ja, ich muss dir das erklären, diese zweite nach diesem vom Osten, also nach die zweite nach dem Prostatakrebs, die, wenn ich die berühre, die schmilzt dahin, mit der kann ich fast machen, was ich möchte. Hm. Und das ist für mich ein Wahnsinn. Das ist schon, ich denke. Aber in die da so hinschmilzt, in die bist du eigentlich herzensmäßig nicht so verliebt. Ich liebe beide. Weiß die dahin schmilzt, weiß die von der Frau mit der Tochter, dass du mit der auch Sex hast? Wissen die beiden Frauen richtig Bescheid voneinander? Nein. Nein. Naja. Ich will sie beide nicht verlieren. Ja, aber natürlich. Du willst natürlich alles haben. Ich möchte mich schon für eine entscheiden. Ja, dann entscheide ich. Erste Familie, aber das Problem ist, ich komme von der nicht los, wenn ich zu der sage, ich rufe an oder ich schreibe einen Brief oder eine E-Mail, das hat keinen Zweck, ich möchte es nicht mehr. Josef, das ist das alte Lied, wenn man sich verhaspelt hat in mehrere Beziehungen. In dem Moment, wo du allen den reinen Wein einschenkst, wird sich die Sache schon von alleine regeln. Aber da bist du zu feige für. Wahrscheinlich, ja. Hat denn du hast das am Anfang so besonders herausgestellt mit der Prostataerkrankung und hat diese starke Aktivität, auch sexuelle Aktivität, hat die mit dieser Prostataerkrankung irgendwas zu tun? Nein, ich finde, diese sexuelle Aktivität ist mir nicht wichtig, sondern die Zärtlichkeit auch an meinem Körper. Aber das ergibt sich ja daraus folgend. Also du warst früher auch schon so ein schlimmer Finger? Nein, früher hatte ich eine feste Beziehung und meine Meinung war eigentlich eine Frau und ich bin auch nie fremdgegangen. Warum ist das denn jetzt plötzlich im Alter von 53 so explodiert? Das weiß ich nicht. Meine Therapeutin sagt einfach eben die Lust nach dem Leben und was passen. Ja, die Therapeutin sollte dir mal den Kopf waschen, dass du da nicht die Frauen alle betrügst. Ja, eigentlich ist es ja nicht betrügen, weil ich lieb's ja beide. Ja, aber du sagst dir noch nicht die Wahrheit, Mensch. Dann ist das Betrügen. Lass mich mal eben noch was fragen, was ich die ganze Zeit im Kopf habe, sonst habe ich das gleich vergessen. Du nimmst aufgrund dieser Prostataentfernung, gibst du dir eine Spritze in den Penis. Ja. Geht das nicht mit einer Potenzpille, mit Levitra oder Viagra oder sowas? Nein, es geht nicht, weil die Nervenenden kaputt sind bei mir. Ach so. Aber dann ist das doch vor einem sexuellen Akt auch immer sehr unangenehm, wenn du dir erstmal eine Spritze in den Penis geben musst. Ja. Gucken die Frauen dabei zu? Nein. Wo machst du das? Auf der Toilette. Und das gibt ja so einen leichten Pieks rein, das Ding, und dann hast du sofort eine Erektion? Nein, die kommen nach 10, 15 Minuten. Und die Erektion hält, du hast gerade schon so eine Andeutung gemacht, wie lange an? Je nachdem, wie viel ich spritze, bis zu 6 Stunden, also über 6 Stunden. Nonstop? Über 6 Stunden ist gefährlich wegen der Thrombose. Ja? Ja. Also so, man sollte schon so dosieren, dass es also maximal 2-3 Stunden ist. Und da hast du mittlerweile schon ein Händchen für, wie viel du reinspritzt. Ja. Und dann ist aber die Erektion auch 2 Stunden knallhart. Da ist auch nicht zwischendurch mal ein bisschen Flaute. Nein, die ist schon konsequent, ja. Ist das nicht ein bisschen erschreckend? Wenn du da mal Pipi musst, was passiert dann? Das funktioniert schon. Das geht schon. Aber mit Erektion geht das doch nicht. Doch, das geht schon. Ja, bei mir geht das nicht mit Erektion. Ja, aber es ist ein bisschen anders. Es ist anders, okay. Nach der Operation, das wird anders sein. Ja. Gut, aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Das Thema sind die Frauen. Ja, genau. Du darfst die Frauen nicht alle in der Nase rumführen, Josef. Entscheide dich für die Frau, wo dein Herz am meisten dran hängt. Auch wenn die vielleicht sexuell nicht so perfekt ist. Du kriegst ja nie den perfekten Menschen gebacken. Nie. Das ist ja letztendlich das Tragische von uns allen. Wer hat schon den Perfekten? Das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Wo es seelisch perfekt ist, der Respekt perfekt ist und man auch noch geil ist bis zum Platzen. Das gibt es äußerst selten. Das heißt, man muss immer irgendwie einen Kompromiss machen und sich entscheiden, was ist mir wichtig und wen schätze ich. Und das ist so, das musst du ganz in der Stille für dich machen. Das Problem ist halt, dass ich keine verletzen möchte. Ja, aber du verletzt sie ja jetzt, indem du so handelst auch. Stell dir mal vor, die kriegen das raus, wie die verletzt dann sind. Mhm. Ja, aber es geht ja auch. Ich denke mir einfach, dass ich halt die Situation hatte, dass mein Leben mit 3 Scheidungen und dann 2 Beziehungen ist die 3. Beziehung, dann Krebs mit dazu irgendwo, wenn ich mit meiner Therapeutin spreche, die sagt, also irgendwo habe ich heute das Recht auf Leben und auf mein Glück, dass ich einfach sage, für mich ist es halt einfach schön im Moment. Finde ich auch. Ich finde auch, dass du ein Recht hast, dich auszuleben und du kannst glücklich sein, dass du die Krankheit in den Griff bekommen hast. Ja. Aber das finde ich, muss alles in einem, ich drück's mal hochtrabend aus, in einem ethisch ordentlichen Rahmen laufen. Das heißt, du sollst dabei keine anderen Leute betrügen und keinen anderen Leuten schaden. Und das tust du, wenn du da so ein Spielchen treibst. Mhm. Klar, finde ich auch. Leb dich aus, Mensch. Mach alles, hol alles nach, was du vielleicht versäumt hast. Mhm. Aber wenn ich so erzähle, verliere ich wahrscheinlich alle. Bitte? Dann verliere ich ja alle, die ich möchte. Naja. Das kann man ja vielleicht auch ein bisschen diplomatisch machen. Wenn du dich jetzt für einen entscheidest, musst du da ja nun nicht alles gleich auf den Tisch legen, was nun gelaufen ist. Man muss ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber ich sage das ja immer wieder, so eine Grundmaxime, wie man sich verhalten sollte, finde ich, ist immer so, wie man selbst gerne behandelt werden möchte von anderen Menschen. Das ist richtig. Ich glaube, wenn man sich daran hält, ist man schon sehr, sehr gut und sehr weit im Leben. Weil dann läuft das Ganze recht gut. Ist mir eigentlich auch sehr bewusst, ja, okay. So, Josef, meine Sendung bestätigt wissen, ist okay. Ja. Die Sendung ist vorbei. Ja. Ich wünsche eine richtige und gute Entscheidung für dich. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. In der Technik Axel Düllmann und ihr Lieben, morgen sind wir natürlich wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer bekannten Nummer 0800 220 50 50. Gute Nacht, bis morgen, tschüss.